Tarzan trabte auf einsamen Wegen durch den Stadtpark. Der Wind pfiff in den Zweigen und trieb ihm den Schnee ins Gesicht. Ansonsten war es still im Park. Bis plötzlich jemand um Hilfe rief. Hilfe! Was ist das denn? Mensch, zwei Jungen überfallen einen alten Mann. Hilfe! Hey, ihr da! Lass den Mann gefälligst in Ruhe! Überfall! Hol Hilfe, mein Junge! Verschwinde, du! Von wegen, mit euch werde ich einmal fertig. Und eure Masken helfen euch gar nichts. Sie sind gleich runter. Habt ihr schon mal was von Judo gehört? Los, den machen wir fertig. Auf ihn! Oh, verdammt, er hat mich. Gibst du jetzt auf? Warte, ich helfe dir. Oh, das war der Falsche. Weg, Toni, los, schnell. Ja, los, komm. Es tut mir leid, Junge. Dich wollte ich natürlich nicht treffen. Ja, schon gut. Sieht ganz schön hin, ihr Spazierstock. Oh, diese Banditen. Es wird immer schlimmer. Nicht mal hier im Stadtwald ist man seines Lebens sicher. Die Meisen wollte ich füttern. Plötzlich fallen diese Kerle mich an und maskiert. Die Brieftasche wollten sie mir stehlen. Oh, da liegt sie ja. Warten Sie, ich heb sie auf. Hey, lass, danke schön. Ja. Moment mal. Ja, ist noch alles Geld da. Ja, ich bin Oberst Greve, pensioniert natürlich. Hat mir imponiert, wie du mit den beiden umgesprungen bist. Sag mal, wie heißt du denn? Tarzan ist nur mein Spitzname. Ich heiße Peter Carsten. Tarzan würde auch gut zu dir passen. Vielen Dank auch, Junge. Hier, das ist für dich. 100 Mark? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Nein, nimm das ruhig. Ja, und dann lass dich mal nicht aufhalten, nicht? Vielen Dank, Herr Oberst. Okay, ich lauf weiter. Ja, tu das. Ich fütter den Meisen. Die beiden Verbrecher kommen bestimmt nicht zurück. Das nenne ich aber wirklich großzügig, Opa. 100 Mark. Mann, das ist ein echter Rausreißer. Moment, was liegt da denn? Alter Tabaksbeutel? Mal sehen. Hey, ein Löffel. Halbe Zitrone und eine Plastiktüte. Ein Sturmfeuerzeug. Eine Einwegspritze. Ein Besteck. Nun ist mir alles klar. Die wollten Oberst Greve Geld stehlen, um sich dafür Rauschgift zu kaufen. Tarzan eilte zu Gabi, da sie dem Stadtpark am nächsten wohnte. Gabis Mutter schickte ihn in den Garten, wo die Pfote, wie Gabi genannt wurde, Hunde striegelte. Gleich 6 Hunde auf einmal. Ja, schon gut. Aber gut. Hallo Gabi, und wer kennt mich? Wenn du ganz lieb Männchen machst, Tarzan, und brav die Pfote gibst, kann ich dich nachher noch dran nehmen. Cam geht zwar nicht mehr, aber ich habe noch Kapseln für die Wurmkur. Danke. Ich will den Hunden nichts wegessen. Außerdem ist mir der Apfel von deiner Mutter viel lieber. Pass bloß auf, dass Oskar ihn dir nicht wegfrisst. Er schaut schon ganz gierig. Keine Angst. Sag mal, für Peggy brauchst du eine Bürste mit langem Stiel, ne? Ist doch unpraktisch, immer an den Flanken entlang zu laufen. Naja, bei 2 Meter Hund. So lang ist sie gar nicht. Das wirkt doch nur so, weil sie sehr kurze Beine hat. Laufwarzen. Sie ist trotzdem schön. Klar, jeder Hund ist schön. Von Menschen kann man das ja leider nicht behaupten. Da bist du ein Glück, eine rühmliche... Was bin ich? Wolltest du sagen, eine rühmliche Ausnahme, ja? Ausnahme? Kann sein. Weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Jedenfalls, so gekämmt sehen die Hunde noch schöner aus. Ja, ich bin gleich fertig. Nur noch den kleinen Chico hier. Hey, ich muss dir was erzählen. Ich glaube, ich bin rauschgiftsüchtigen Kriminellen auf der Spur. Wie bitte? Und wenn mich nicht alles täuscht, sind das welche von der Penne. Sie waren zwar maskiert, aber einen von ihnen habe ich mit dem Fingernagel Haut abgefetzt, am Handgelenk hier. An der Wunde erkenne ich ihn bestimmt wieder. Hier, sieh dir dieses Besteck an. Ja, du hast recht. Sowas benutzen Rauschgiftsüchtige. Woher weißt du das? Ach, von meinem Papi. Neuerdings arbeitet er bei den Rauschgiftfahndern. Er sagt, zurzeit ist es ganz schlimm in der Stadt, eine richtige Heroinschwemme. Und Heroin ist das schlimmste Rauschgift von allen. Na, und woher kommt das Zeug? Das weiß die Polizei auch noch nicht. Und was sagt dein Vater überhaupt dazu? Weshalb nehmen Jugendliche Rauschgift? Da gibt es sehr viele Gründe. Langeweile, Angst vor irgendwas, auch Hass auf sich selbst. Manchmal ist es nur Neugier auf was Neues. Glaubst du, dass es bei uns auf der Penne Süchtige gibt? Klar. Wieso? Ich weiß es, von meinem Papi. Natürlich nichts Genaues, aber die Anzeichen sprechen dafür, sagt ihr. Mist. Mich stört das. Gabi, es ist unsere Schule. Mir kommt es vor, als hätte ich eine tote Ratte unterm Bett. Damit finde ich mich bestimmt nicht ab. Ja, ich kann mir schon denken, dass du den beiden Maskierten nachspüren willst. Aber warte damit wenigstens, bis deine Mutter wieder weg ist. Bis jetzt ist sie ja noch gar nicht da. Genau in einer Stunde kommt ihr Zug. Das wird ein großer Empfang für deine Mutter. Ja, darauf freue ich mich schon. Ist ja leider viel zu selten, dass sie mich besuchen kann. Aber wenn sich die Gelegenheit mal bietet, wie jetzt, ist doch prima. Naja, tschüss Gabi, tschüss Oskar. Am Bahnhof fanden sich nicht nur Tarzan und Gabi, sondern auch Klößchen und Karl der Computer ein, um Frau Karsten zu empfangen. Während die vier auf den Zug warteten, fiel Tarzan ein Junge auf, der Schneestiefel, Winterjeans und eine Pilotenjacke trug. Also, der da drüben in der Pilotenjacke. Das ist einer von den beiden Maskierten, die den Oberst überfallen haben. Kein Zweifel. Ich erkenne ihn wieder. Ui, wer denn wurden? Ah, der. Moment, der kommt mir bekannt vor. Bist du sicher, Tarzan? Das ist Detlef Egge aus der 11A. Ein Externer. Zum Henker, zu dem würde es passen. Das ist ein Mistkerl, sage ich dir. Oh, ich kenne ihn nur vom Sehen. Aber mir kam er auch gleich bekannt vor. Die Egges haben eine Maschinenfabrik. Reiche Leute, aber beliebt sind sie gar nicht, das weiß ich. Jetzt dreht er sich um. Klar, das ist er. Wie alt ist er denn? Der müsste 17 sein. Hey, der Zug kommt. Oh, meine Mutter kommt erst im nächsten. Da läuft was, Freunde. Habt ihr den Kerl bemerkt? Der dort im hellen Kamelhaarmantel mit schwarzem Hut. Ja, der und Detlef. Doris hinterher. Vielleicht finden wir was raus. Der bringt seine Tasche weg. Ist doch nur eine Aktentasche. Warum behält er die nicht? Was soll die im Schließfach? Jetzt kommt er zurück. Er hat die Tasche immer noch. Ah, sie ist ein bisschen dünner als vorher. Der hat was rausgenommen und ins Schließfach gelegt. Leise. Benehmt euch unauffällig. Puh, die einen anderen Klamotten und die Bahnpolizei weicht ihm keinen Schritt von der Seite. Hier geht es in die Bahnhofswirtschaft. Da, an die Theke. Und da steht Detlef Egge und trinkt Bier. Aufgepasst. Gleich passiert was. Kommt, wir gehen etwas näher ran. Vorsichtig. Und durch die Glastür können wir genügend sehen. Der Kerl legt einen Schlüssel auf die Theke. Und jetzt, seht ihr? Egge hat sich den Schlüssel geschnappt. Sie tun so, als ob sie sich nicht kennen, aber sonderlich geschickt stellen sie es nicht an. Hey, jetzt wechselt der nächste Schlüssel den Besitzer. Oder gibt Egge den Schlüssel zurück? Oh, bestimmt nicht. Wer ist ein anderer? Achtung, sie haben ihr Bier ausgetrunken. Sie kommen. Wir bleiben hier am Kiosk. Lasst sie vorbei. Boxernase, geht zu den Schließfächern. Was meint ihr, was ihr holt? Also für ein Quiz ist jetzt nicht die richtige Zeit. Aber wart mal. War Geld drin? Geld? Meint ihr, viel Geld? Jedenfalls eine ganze Menge. Wartet mal, ich glaube, Detlef Egger hat sein Fach gefunden. Ja, tatsächlich. Ich gehe zu ihm, ich will sehen, was in dem Fach ist. Sei bloß vorsichtig, Tarzan. Ja, bitte. Ja, keine Angst, Karl. Nun wollen wir doch mal sehen. Leise, ganz leise. Verzeihung, wird dieses Fach frei? Was wird? Na, ich habe gefragt, ob dieses Fach frei wird. Aber es muss ja nicht unbedingt dieses sein. Ich kann ja auch ein anderes nehmen. Na, hau doch ab. Na, was war? Ein Paket war drin. Mit einem aufgemalten Totenkopf. Gift? Na, höchstens Rauschgift, denke ich. Vielleicht soll der Totenkopf abschrecken, falls das Paket Fremden in die Hände fällt. Aber als er dich sah, hat er einen mordsmäßigen Schreck gekriegt. Das konnte man sehen. Ja, aber nicht wegen des Pakets, sondern wegen der Prügelei im Stadtwald. Oh, ich bin sicher, dass er der eine der beiden Maskierten war. Und wer der andere war, finden wir auch noch raus. Vielleicht können wir die unbekannte Rauschgiftbande auffliegen lassen, von der Gabis Vater erzählt hat. Oh wei, wenn wir uns mit richtigen Verbrechern einlassen, brauche ich mir um die nächste Versetzung keine Sorgen zu machen. Die erlebe ich vielleicht ja gar nicht mehr. Dann bist du deine Sorgen ja los. Außerdem ist die Gefahr, dass du dich an Schokolade zu Tode futterst, sicherlich 100-mal größer. Kommt jetzt, in 5 Minuten ist der Zug mit meiner Mutter da. Als Frau Karsten angekommen war, zog Tarzan mit ihr und seinen Freunden übermütig schwatzend zum Kaiserhof hinüber, wobei sie über alles Mögliche redeten, ohne darauf zu achten, dass Detlef Egge einige Male verdächtig nahe bei ihnen auftauchte und die Ohren spitzte. Entschuldigt mich mal eben. Ich weiß gar nicht, ob ich den Dokumentenkoffer abgeschlossen habe. Was ist das eigentlich für ein Dokumentenkoffer? Da sind wichtige Papiere drin, für die ich verantwortlich bin. Montagmittag müssen sie in unserer Salzburger Zweigstelle sein. Ach, deshalb bist du so ängstlich. Mhm. Ich bin gleich zurück. Hey, übrigens, ihr seid alle eingeladen. Die Rechnung begleiche ich. Nur ran, wer Appetit hat, soll bestellen. Es soll hier sehr guten Kuchen geben. Toll von dir. Moment mal, da kommt der Boxernase. Der Kerl, mit dem Detlef Egge auf dem Bahnhof zusammen war. Wieso kommt er aus dem Fahrstuhl? Wohnt er denn auch hier im Hotel? Keine Ahnung, Karl. Aber seid mal leise, er geht zur Kellnerin. Vielleicht können wir was verstehen. Ich bin hier mit einem Herrn Lamprecht verabredet. War der schon da? Bei mir hat sich niemand gemeldet, aber ich werde sagen, dass Sie gefragt haben, falls der Herr noch kommt. Wie war Ihr werter Name? Zaunig. Ich wohne hier. Bitte geben Sie dem Portier Bescheid. Gerne. Er geht wieder zum Fahrstuhl und fährt nach oben. Sag mal, da am Fenster, ist das nicht Detlef Egge? Wo? Jetzt ist er weg, aber ich bin ganz sicher, dass er es war. Hier stimmt doch was nicht. Ist Boxernase eigentlich eben erst gekommen oder war er vorhin schon hier? Ich habe ihn schon vor etwa 10 Minuten gesehen. Da ist er ja schon wieder. Er geht nach draußen. Seltsam, wenn er auf Besuch wartet, wieso geht er dann spazieren? Keine Ahnung. Deine Mutter kommt. Mann, ist sie blass. Da ist irgendwas passiert. Der Dokumentenkoffer ist weg. Gestohlen. Der war... Was? Aber wieso denn? Ich weiß doch genau, dass du ihn in dein Zimmer in den Schrank gestellt hast. Ja, das stimmt. In den Kleiderschrank. Alle anderen Sachen sind noch da. Nur der Dokumentenkoffer ist weg. Aber wer steht denn einen Dokumentenkoffer? Ist da denn sowas Wichtiges drin? Ja, für die Firma ist es sehr wichtig, was drin ist. Deshalb muss der Koffer durch Kurier nach Salzburg gebracht werden. Dass man mich dafür ausgewählt hat, ist ein Vertrauensbeweis. Und wenn jetzt diese Unterlagen weg sind, dann kann das schlimme Folgen für mich haben. Aber du kannst doch nichts für die Gemeinde der Menschen. Du hast den Lied doch nicht bestellt. Ja, so einfach ist das leider nicht. Und wenn die Dokumente weg sind, fällt der Verdacht zunächst auf mich. Du meinst, man könnte dich verdächtigen, dass du die Dokumente an die Konkurrenz verkauft hast? Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber dennoch ist die Situation schrecklich für mich. Ja, ich muss die Polizei rufen. Nein, Mutti, bitte warte noch. Wie bitte? Ich soll nicht die Polizei rufen? Nein, Mutti, nicht die Polizei. Dann erfährt es doch deine Firma. Bitte frag nicht, was ich vorhabe, aber überlass das mir. Du wirst die Sachen zurückbekommen. Bist du sicher? Ja, ich glaube, ich weiß, wer hinter dem Diebstahl steckt. Da macht jemand dir Schwierigkeiten, um mir eins auszuwischen. Im Grunde genommen eine Kinderei. Polizei wäre da völlig unnötig. Du wirst Papi immer ähnlicher, Peter. Äußerlich. Und vor allem im Wesen. Wenn er etwas wollte, dann war es bereits wie getan. Ihm habe ich blindlings vertraut und das war immer richtig. Ja, und dir vertraue ich auch, obwohl du erst 13 bist. Das ist gut, Mutti. Aber versprich mir, dass du dich nicht in Gefahr bringst. Frau Karsten zog sich auf ihr Zimmer zurück, weil sie müde und erschöpft war. So hatten Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi Gelegenheit, allein miteinander zu sprechen. Mein Gott, so eine Gemeinheit, deine arme Mutter. Sie hatte sich doch so gefreut, dich zu sehen. Und jetzt das. Das ist mir unbegreiflich. Hör zu, ich glaube, ich weiß, wer den Koffer geklaut hat. Na, Tarzan, das ist einfach unmöglich. Seht doch mal, dieser Diebstahl richtet sich nicht gegen meine Mutter, sondern gegen mich. Meinetwegen ist Boxernase vorhin hier im Hotel gewesen. Deinetwegen? Wie kommst du darauf, Tarzan? Vorhin im Bahnhof war Detlef Egge in unserer Nähe. Und ich bin sicher, dass er gehört hat, wie meine Mutter gesagt hat, achte besonders auf den Aktenkoffer, da sind wichtige Dokumente drin. Verdammte Kiste. Ja, und das hat er zaulig gesagt. Und dieser hat sich als Hoteldieb betätigt. Aber wozu das alles, Tarzan? Das hat doch keinen Sinn. Doch, für mich ist das klar, Karl. Egge fühlt sich bedroht. Er braucht ein Druckmittel, um uns gefügig zu machen. Wir dürfen nichts verraten, damit sein Rauschgifthandel nicht gefährdet ist. Verdammte Traubenschokolade. Und was jetzt? Ich gehe zu Detlef Egge. Ich muss mit ihm reden. Wir kommen mit. Nein, ich geh Gabi. Auch mit. Ja. Ich gehe, ganz allein. Das ist in diesem Fall das Beste. Tarzan. Tarzan ging zu Detlef Egge, der bei seinen Eltern in einer prunkvollen Villa wohnte. Zum Haus gehörte eine Schwimmhalle, in der die Eltern mit ihren Gästen gerade eine Faschingsparty feierten. Hochnäsig und abweisend kam Detlef Egge aus seinem Zimmer, nachdem der Butler ihn vom Besuch Tarzans unterrichtet hatte. Dich kenne ich doch irgendwoher. Als der Butler mir sagte, Tarzan sei hier, dachte ich, hier wäre so eine Art Menschenaffe. Aber ganz so schlimm ist es ja nicht. Ja, wir kennen uns irgendwoher. Genau genommen aus dem Stadtwald, wo ich dich und deinen Komplizen heute Nachmittag verdroschen habe. Und dann sind wir uns nochmal unter seltsamen Umständen auf dem Bahnhof begegnet. Was? Was sagst du? Hier im Stadtwald? Heute? Verprügelt? Das dürfte wohl ein Irrtum sein. Im Stadtwald war ich schon seit Monaten nicht mehr. Tja, aber ich hab dich erkannt. Unmöglich, ich war... Beinahe wärst du mir auf den Leim gegangen, wie? Wolltest du nicht sagen, ich war maskiert? Ich glaube, du spinnst. Was willst du eigentlich? Also, ich schlag dir jetzt eine friedliche Einigung vor. Du gibst den Aktenkoffer meiner Mutter zurück und ich gebe dir dein Fixerbesteck. Hier, dieses. Also doch übergeschnappt. Also ich an deiner Stelle würde es mir überlegen. Auf dem Zeug hier sind garantiert deine Fingerabdrücke. Wenn ich es bei der Polizei abgebe, kriegst du eine Menge Ärger. Aber wir können uns ja auch friedlich einigen. Leider weiß ich nicht, wovon du redest. Na, das wirst du schon noch merken, wenn ich diesen Toni, deinen Komplizen, in die Mangel nehme. Verstehe, es sind da ja wohl schreckliche Dinge passiert. Tut mir leid für dich, Tarzan, aber ich kann dir einen Tipp geben. Ach ja? Allerdings, sowas kannst du ja an jedem Krimi nachlesen. Man muss brav sein, den Mund halten, kein Wort verlauten lassen. Ich hab verstanden, aber du bist gewaltig auf dem Holzweg, wenn du meinst, Druck auf mich ausüben zu können. Druck ausüben? Du spinnst wohl. Wer will denn das? Also, spätestens Montag wird der Diebstahl für meine Mutter zur Katastrophe. Aber in diesem Moment ist der Aktenkoffer kein Druckmittel mehr. Und ich werde der Polizei mitteilen, dass du ein Rauschgiftdealer und Straßenräuber bist. Du willst mir drohen? Nein, ich will dich warnen. Sei vorsichtig, Tarzan. Du hast doch eine Freundin, nicht? Es wäre wirklich schade, wenn dir was passiert. Vielleicht stürzt sie mal vom Rad oder irgendein Verrückter zerschneidet ihr mit Glasscherben das Gesicht. Das ist doch nicht zu fassen. Sieh dich vor, Egge. Wenn Gabi oder meiner Mutter etwas passiert, bist du erledigt. Dann mache ich dich so fertig, dass dein Vater dich für Frankenstein hält. Hau ab! Scher dich raus! Los, raus mit dir! Detlef, wo bleibst du denn? Wir feiern so nett. Ich habe keine Lust, Mutti. Ich erwarte noch Besuch. Tarzan rechnete damit, dass Detlef Egge sich nach diesem Gespräch mit seinem Freund und Komplizen Toni in Verbindung setzen würde. Und tatsächlich kam wenig später der Besuch, von dem er gesprochen hatte. Ein stämmiger Junge. Tarzan, der vor dem Haus wartete, erkannte ihn sofort wieder. Es war Toni, der Junge, der zusammen mit Egge den alten Oberst Greve überfallen hatte. Toni kam bald wieder aus dem Haus. Und Tarzan verfolgte ihn quer durch die Stadt bis zu einer lärmenden Diskothek. Hey, wohin willst du? Wieso? Zu Toni? Hat er's nicht gesagt? Ist doch gerade reingegangen. Toni? Na klar, aber von dir hat er nichts gesagt. Nur, dass er zum Chef will. Na, dann ist ja alles klar. Mann, ist der Laden voll. Hey, Bruder, willst du mit mir hocken? Na, später. Sobald die eine heiße Scheibe auflegen, das ist doch lahm hier. Lahm? Na, da ist ja Toni. Da geht durch eine Tür. Privat steht drauf. Na, also hinterher. Irgendwo ist dann da. Mal sehen, ob man es hören kann. Sag nicht immer Lemke zu mir, sag Dieter. Okay, Dieter. Die Sache ist eindeutig. Dieser Unbekannte kennt unsere Tricks. Er weiß, dass du im Geschäft bist und von Detlef und mir weiß er alles. Detlef meint, wir sollen der Erpressung nachgeben. Wir sollen nachgeben? Was sind denn schon 50.000 bei deinem Verdienst? Ich bin zurzeit leider pleite. Später werde ich mich an der Summe beteiligen. Detlef hat 10.000. Hier sind sie. Da. Den Rest musst du aufbringen. 40.000? Ihr spinnt wohl. Was sollen wir denn machen? Also gut, Toni. Im Moment müssen wir kuschen. Es wäre Blödsinn, das ganze Geschäft zu gefährden, wo es jetzt so gut läuft. Den Kies kriegen wir wieder rein. Aber klar doch, Dieter, ganz sicher. Ich möchte nur wissen, wer dieser Erpresser ist. Warum ruft denn nur Detlef an? Nicht mich, dich auch nicht. Außer uns dreien weiß doch niemand Bescheid. Von uns hat keiner gequatscht. Mhm. Ehrlich. Es muss jemand sein, der uns irgendwann irgendwo beobachtet hat. Okay, leben und leben lassen. Das eine Mal lasse ich es mir gefallen und blech die 40 Riesen. Aber wenn sich der Spaß wiederholt, nehme ich harte Bandagen. Klar, Dieter, aber jetzt? Das Risiko, dass uns dieser Kerl an die Polizei verrät, ist zu groß. Weiß ich. Und wie soll die Sache laufen? Als der Kerl vorhin bei Detlef anrief, hat er eine Frist gesetzt. Was? Das auch noch? Und wie, richtig pampig ist er geworden, sagt Detlef. Jedenfalls, um Mitternacht will er das Geld haben. Und wie? Ich soll es ihm überbringen. Und wohin? In die alte Pennerbaracke hinter dem Westfriedhof. Will er dort auf dich warten? Dann können wir ihn schnappen. Ich glaube nicht, dass er so blöd ist. Er verlangt, dass ich das Geld in eine helle Tasche packe. Die soll ich in den hintersten Raum bringen und dann verduften. Ah, ich verstehe. Wenn wir irgendwelche Tricks versuchen, sagt der Erpresser, würde das mit einer Katastrophe für uns enden. Er wäre bewaffnet. Außerdem hat er einen Brief hinterlegt, der spätestens morgen der Polizei vorliegt, wenn wir eine krumme Tour versuchen. Habt ihr Zaulich davon erzählt? Kein Wort, wir wissen doch, wie der ist. Er würde uns ab sofort nicht mehr beliefern. Es war schon riesig nett von ihm, dass er den Dokumentenkoffer geklaut hat. Aha. Das war die einzige Möglichkeit, diesen Mistbengel im Zaum zu halten. Ob der dahinter steckt? Nee, unmöglich. Wieso? Dass der uns Sorgen macht, verdanken wir einem lausigen Zufall. Die Sache heute im Stadtpark. Der Erpresser hat sich aber schon vor 3 Tagen gemeldet. Die Sache im Stadtwald, ihr seid ganz schön dämlich. Wieso habt ihr euch eigentlich an dem alten Oberst vergriffen? Ach das, eine private Angelegenheit. Was heißt das? Der Alte hatte mich angezeigt, weil ich ein paar Vögel mit dem Katapult abgeschossen habe. Die Polente hat mich erwischt und das wollte ich ihm heimzahlen. Aber bevor wir richtig abfahren konnten, war dieser Mistkerl da. Und was sollte das mit dem Besteck? Das haben wir absichtlich zurückgelassen, um eine falsche Fährte zu legen. Es sollte nach einem Raubüberfall eines Süchtigen aussehen. Oh, Idiot. Hoffentlich habt ihr uns damit nichts eingebrockt. Glaube ich nicht. Übrigens, dieser Mistkerl weiß, dass Detlef den Dokumentenkoffer hat. Weiß der Teufel, wie er darauf gekommen ist. Jedenfalls war er vorhin bei Detlef. Das reicht. Ich verschwinde lieber, bevor mich jemand erwischt. Bei einem Spaziergang durch die winterlichen Straßen unterrichtete Tarzan Karl, Klößchen und Gabi über alles, was er gehört hatte. Klar, dass Karl, der Computer, etwas von seinem gespeicherten Wissen preisgeben musste. Eigentlich eine Gemeinheit, dass die Natur Rauschgifte hervorbringt. Da muss ich dir leider widersprechen, Tarzan. Alles hat seine 2 Seiten. Natürlich. Ohne Drogen stünde die Medizin manchmal dumm da. Und was gehört nicht alles zu den Drogen? In der Hand der Mediziner sind sie ein wahrer Segen. In der Hand der Süchtigen nicht. Drogen helfen gegen Schmerzen und eine Reihe von Krankheiten. Wer aber aus Genusssucht immer wieder danach greift, wird süchtig. Was ist eigentlich Haschisch? Das ist das Harz aus den Blattdrüsen der Hanfpflanze. So, jetzt wissen wir es. Aber Tarzan weiß das Neueste noch nicht. Vielleicht kommen wir mal darauf zu sprechen. Was denn? Es geht nämlich um Detlef Egge. Du wirst es nicht glauben, aber meine Cousine Efi kennt ihn. Was? Das gibt's doch nicht. Ich bin schon ganz sauer. Ich hatte ja keine Ahnung, wie sie zu diesem Egge steht. Für einen Moment dachte ich schon, die ist wegen Egge gekommen und nicht meinetwegen. Wieso denn? Als sie letzte Ostern hier war, hat sie ihn kennengelernt. Und die beiden haben sich die ganze Zeit über geschrieben. Sie meint zwar, er ist ein Angeber, aber sie findet auch, dass er gut aussieht. Habt ihr Efi was erzählt? Über unsere Sache nicht. Wohin denkst du denn? Sie ist richtig in diesen Egge verknallt. Montagabend gibt ihr ein großes Faschingsfest. Bei sich zu Hause, in der Schwimmhalle. Efi ist natürlich eingeladen. Mit Kostüm? Maskiert? Klar, und sie kann mitbringen, wen sie will, hat Egge gesagt. Und das lasse ich mir durch den Kopf gehen. Vielleicht können wir uns dort einschleichen. Als was geht denn deine Cousine? Als Zigeunerin. Leute, das wäre doch prima, wenn wir uns dort einschleichen. Wenn wir uns richtig maskieren, erkennt uns keiner. Ich gehe als... Hungerkünstler! Du brauchst nur mal eine Stunde zu fasten, Klößchen. Dann knurrt dein Magen so laut, dass jeder weiß, was dein Kostüm zu bedeuten hat. Wie geht es denn jetzt weiter? Um Mitternacht bei der Pennerbaracke hinterm Westfriedhof. Mann, das ist eine schaurige Gegend. Ein bewaffneter Erpresser, der Rauschgiftdealern 50.000 Mark abknüpft. Und du, Tarzan, hockst hinter einem Grabstein und beobachtest alles. Da möchte ich mit. Und ich auch. Aber das geht ja wieder nicht. Verdammter Mist. Man hat nur Nachteile, wenn man ein Mädchen ist. Immer ist alles zu gefährlich und man darf nachts nicht mehr raus. Ja, ja, du hast aber auch Vorteile. Nenn mir einen. Tja. Ja, du brauchst dich später nicht zu rasieren. Einen Vorteil hat es wirklich, ein Mädchen zu sein. So? Ich bin nicht so doof wie ihr. Jetzt hört aber mal auf zu blödeln. Ich muss euch etwas sagen. Ich glaube, dass ich Detlef Egge unter Druck setzen und ihm den Dokumentenkoffer abnehmen kann. Und wieso glaubst du das? Weil er der Erpresser ist. Wie, er? Aber das wäre doch... Absolut logisch wäre das. Egge will Geld. Nur Geld. Deshalb handelt er mit Rauschgift. Zaulich bringt die Ware und Egge reicht über Toni weiter an diesen Lemke von der Disco. Aber wieso sollte Egge den Disco-Chef erpressen? Na, weil das zwar Komplizen, aber keine Freunde sind. Also passt auf. Egge steuert selbst 10.000 Mark zu, um Lemke zu täuschen. Dann beträgt sein Gewinn eben nicht 50, sondern 40.000 Mark. Er rechnet natürlich nicht damit, dass Lemke ihn auf die Schliche kommt. Das vermutest du alles nur? Natürlich, Klößchen. Wissen kann ich es nicht. Ich glaube aber, dass es so ist. Wenn ich Egge bei der Sache erwische, habe ich ihn in der Hand. Ich komme mit, Tarzan. Wann und wo treffen wir uns? Ich bin auch dabei, Freunde. Das wird klasse. Ach, was gebe ich drum, wenn ich euch begleiten könnte. Natürlich drücke ich euch die Daumen. Hoffentlich nervt mich Evi nicht so mit ihrem Gerede vom Faschingsfest. Um Mitternacht hatten Tarzan, Klößchen und Karl an der Baracke beim Westfriedhof Position bezogen. Bald kam Toni über den Friedhof und brachte eine Tasche in das alte Gebäude. Er verschwand wieder über den Friedhof und danach geschah nichts. Niemand kam, um die 50.000 Mark abzuholen. Um 1 Uhr ging Tarzan zu Klößchen. Oh, schleichst du immer nach so Friedhöfen herum? Du kommst lautlos an, wie aus dem Grab. Das nächste Mal bringe ich eine Hupe mit und gebe vorher Signal. Du hast Toni beobachtet? Hab ich. Mit einem amerikanischen Straßenkreuzer ist er gekommen. Es saß noch jemand drin. Sicherlich Lempel. Toni ist eingestiegen und ab ging die Post. Mann, dem war bestimmt unheimlich zumute. Ich glaube, er hat sich fast in die Hose gemacht. Ja? Wie kommst du darauf? Er war bei so einem Familiengrab da hinten. Da hat er sich seitwärts in die Büsche geschlagen. So, dann wollen wir da mal nachsehen. Was? Wozu das denn? Hey, was soll das, Tarzan? Ich will nur Karl verständigen. Er soll zu uns kommen. Ich glaube nämlich, dass das Geld gar nicht in der Baracke ist. Nicht? Aber Toni hat die Tasche hineingebracht. Warte, Karl kommt. Was ist los? Willi hat beobachtet, dass Toni sich da hinten in die Büsche geschlagen hat. Ich wette, dabei hat er die 50.000 Mark versteckt. Kommt, wir sehen uns da mal um. Warum sollt ihr das Geld versteckt haben? Weil er und Detlef Egge zusammenarbeiten. Darauf gehe ich jede Wette ein. Mann, Tarzan, du könntest recht haben. Los, Willi, mach mal den Führer. Ach Gott, hoffentlich finde ich die Stelle noch. Es war ja so dunkel und ein Grab sieht aus wie das andere. Gib dir Mühe, Klößchen. Tu ich ja. Da war ein großer Marmorengel. Der breitete die Arme aus wie eine der Wolle hält, damit sie aufgerollt wird. Oh, segnend breitete er die Arme aus. Mit Wolleklößchen haben Marmorengel nichts im Sinn. Hier, an dieser Stelle ist er verschwunden. Da sind ja auch die Fußspuren. Klar zu sehen. Na, besser hätten wir es gar nicht haben können. Da. Da hat er den Schnee zur Seite gewühlt. Wenn da was ist, grabe ich es aus. Mal sehen. Tatsächlich. Ein Päckchen. In einer Plastiktüte. Verdammt fest, der Bindfaden. Ah, jetzt. Mach die Plastiktüte auf. Bin ja schon dabei. So. Mann, Tarzan. Du hast recht. Du hast recht, das Geld, dicke Bündel. 50.000 Mark, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben den Beweis. Toni und Detlef sind Komplizen. Sie haben Dieter Lemke um 40.000 Mark betrogen. Weshalb denn bloß? Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie kalte Füße gekriegt und wollten aus dem Dreckgeschäft aussteigen. Aber vorher sollte noch ordentlich was rausspringen. Uns kann es ja egal sein. Natürlich, wir haben ein Druckmittel, das ist wichtig. Wir können Lemke verständigen. Das würde Krankenhaus für Detlef, Egge und Toni bedeuten. Oh ja. Kommt nicht in Frage. Wir wollen keinen Bandenkrieg entfesseln. Aber oh. Was tun wir jetzt? Wir hinterlassen eine Nachricht. Leuchte mal, Willi. Ich schreibe. Habe das Geld gefunden und an mich genommen. Kannst es gegen Herausgabe des Dokumentenkoffers zurückbekommen? Bin. Schmier auch nicht so. Muss doch lesen können. Heutigen Samstag. Ein bisschen schneller. 14 Uhr. In der Milchbar zur fröhlichen Kuh. Tee. Finde ich prima. Das müsste genügen. Jetzt rückt Egge den Koffer bestimmt raus. Gabis Cousine Evi hatte allerlei für das Kostümfest bei Egges eingekauft. Nun kamen Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi nicht umhin, ihr die Wahrheit über Detlef Egge zu erzählen. Also ich hoffe, du bist verschwiegen wie ein Grab, Evi. Vorläufig darf nämlich niemand was erfahren. Kein Wort, zu niemandem, das schwöre ich, gut? Ja gut, Evi, also wir können uns auf dich verlassen? Ganz bestimmt. Ich wusste ja nicht, was Detlef Egge für ein Mistkerl ist. Oh, er gefiel mir sogar. Aber das ist vorbei. Hm. Jetzt hat er bei mir verspielt. Nur schade, auf das Faschingsfest hatte ich mich eigentlich gefreut. Wir veranstalten lieber selber eins. Das wird viel lustiger. Naja, vielleicht findet das Fest doch gar nicht statt. Ich treffe Egge um 14 Uhr in der Milchbar und nach unserem Gespräch wird er vielleicht keine Lust mehr haben, heute Abend ein Fest zu feiern. Detlef Egge und sein Freund Toni Wiedemann waren bereits in der Milchbar, als Tarzan eintrat. Er ging zu ihnen und setzte sich zu ihnen an den Tisch. Prost. Die Schramme da am Handgelenk hast du von mir, Toni. Heilt aber wieder, also mach dir keine Gedanken. Hä? Hast du den Koffer hier, Egge? Um Gottes Willen, schon wieder dieser Verrückte. Träumst du oft von Koffern, Kleiner? Na, zum Träumen, Egge, bleibt mir wenig Zeit, weil ich mich nachts nämlich auf Friedhöfen rumtreibe. Warum legst du dich nicht gleich in ein Grab und lässt dich hier einschaufeln? Tja, weil ich denn die 50.000 Mark nicht mehr ausgeben könnte. Das schöne Geld. 10.000 von dir, Egge, und den Rest von Lemke. Von wegen Baracke. In die bist du doch nur zum Schein gegangen, Toni. Ach ja? Woher weißt du denn das alles? Na, meine Sache. Aber dass ihr euren Hauptdealer schröpfen wollt, geht mich ja nichts an. Ich will nur den Aktenkoffer. Und wo ist er? Toni, der Kerl ist gemeingefährlich. Der spinnt. Oder hast du etwa 50.000 bei dir, Tarzan? Na, das Geld ist in Sicherheit. Aber wir können zusammen hingehen und es holen. Ich muss mal. Bin so viel Milch nicht gewöhnt. Also? Ja, was ist? Was ist mit unserem Geschäft? Du bist ziemlich bescheuert, Kleiner. Das würde ich an einer Stelle nicht so laut sagen, sonst fährst du heute mit dem Notarztwagen nach Hause. Was du sagst, ist alles erstunken und erlogen. Mit dir mache ich doch keine Geschäfte. Gut, dann informiere ich Lemke. Oh, Toni kommt zurück. Mal sehen, was der dazu sagt. Hey, Toni, er will uns bei Lemke anschwärzen. Soll er doch. Komm, wir hauen ab. Moment. Wenn ich den Aktenkoffer bis heute Abend 20 Uhr nicht habe, werde ich die 50.000 Mark der Polizei übergeben. Außerdem erzähle ich dann, was ich weiß. Lügen! Üble Nachreden. Darauf lasse ich es ankommen. Ich auch. Tarzan hatte Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. Warum hatten Detlef Egge und Toni ihn derart abblitzen lassen? Wieso waren die beiden so sicher? Plötzlich begriff er. Wie von der Tarantel gestochen, sprang er auf, bezahlte seine Milch und raste davon. Er fuhr mit dem Rennrad in Rekordzeit ins Internat zurück und kam doch zu spät. Das in seinem Zimmer sorgfältig versteckte Geld war verschwunden. Niedergeschlagen kam Tarzan bald darauf zu Gabi. Karl und Klößchen waren schon da. Und Evi war auch in ihrem Zimmer. Ja, ist gut. Braver Hund. Ja, Oskar, brav. Hallo, ihr drei. Na, Tarzan? Na, du einer. Was ist? Alle Dealer sitzen da Schloss und Riegel. Den Koffer habe ich natürlich. Zur Belohnung wurde er mit 100 Markscheinen gefüllt. Entschuldige, aber man wird doch noch fragen dürfen. Ja, hast recht, aber ich könnte mir ein Bein ausreißen vor Wut. Die haben mich doch glatt reingelegt. Während ich mit Detlef Egge sprach, hat Toni telefoniert. Er hat einen von seinen Kunden, einen Süchtigen von unserer Schule, beauftragt, das Geld zu holen. Der Kerl hat es gefunden und weggebracht? Hat er. Wir sind am Ende. So ein Mist, dabei wäre alles so gut gewesen. Eine Möglichkeit gibt's noch. Und das ist meine letzte Chance. Evi und ich müssen auf das Kostümfest. Und Gabi vielleicht. Vielleicht, aber ganz bestimmt sogar. Wenn du gehst, Evi, gehe ich auch. Egge hat gesagt, ich kann mitbringen, wen ich will. Also, dann ist es beschlossen. Gabi, Evi und ich gehen. Tut mir leid für euch, Karl und Willi. Aber euch würde man aufgrund eurer Figur sofort erkennen. Ihr wartet vorm Haus. Tarzan, Gabi und Evi kostümierten sich und gingen maskiert zu der Faschingsparty. Als sie eintrafen, herrschte bereits großer Trubel und niemand erkannte sie. Sie tanzten und feierten mit, ausgelassen, wie es schien. Kurz vor 9:30 aber zog Tarzan Gabi zur Seite. Gabi, warte hier, ich schau hoch, ich hab oben sein Zimmer. In ein paar Minuten bin ich zurück. Sei bloß vorsichtig, Tarzan. Ja klar, bis gleich. Die Tür steht auf. Dann wollen wir mal sehen. Na, da steht ja der Koffer. Dachte ich mir doch. Und hier im Schreibtisch mal sehen. Nichts. Hier auch nichts. Ja, und da auch nichts. Aber... Ey, hier haben wir ja das Paket mit dem Totenkopf. Und die 50.000 liegen daneben. Na, wenn das kein Fund ist. Den Koffer nehme ich mit, das andere lasse ich erstmal hier. Jetzt nicht sie weg. Hey, Gabi! Du hast den Koffer. Mensch, Tarzan, es ist ja wahnsinnig toll. Ich bring ihn raus zu Karl und Klößchen. Gut, ich gehe wieder in die Schwimmhalle. Bis gleich. Karl, Klößchen! Hier sind wir. Du hast den Koffer. Toll, Tarzan. Nehmt den Koffer. Lass ihn nicht aus der Hand und ruf sofort Kommissar Glockner an. Er soll herkommen und einen Streifenwagen mitbringen. Wird gemacht. Das Paket mit dem Heroin ist in Detlefs Zimmer. Und das Geld ist auch dort. Einen besseren Beweis gibt's nicht. Oh, Backe, Detlef. Jetzt geht es dir an den Kragen. Ich geh zurück. Beeilt euch. Ja. Als Tarzan ins Haus zurückkam, sah er, dass jemand Gabi die Maske heruntergerissen hatte. Detlef Egge stand mit wutverzerrtem Gesicht neben ihr, während vier andere Jungen sie offensichtlich auf seinen Befehl hin ins Wasser schleudern wollten. Ja, was ist denn mit dir? Los, nein, los ins Wasser! Nicht. Ja, los, ins Wasser mit ihr und pack sie doch mal! Tarzan, es ist schief gegangen. Egge wurde misstrauisch. Halt plötzlich wollte er sehen, wer Gabi ist. Los. Hat ihr die Maske runtergerissen? Aufhören! Nicht, lass das! Lass schnappt euch den Kerl! Halt auf ihn! Aufhören! Schmeiß ihn doch mal raus! Lass er dann ins Wasser werfen! Pack ihn! Johnny, Toni! Mach den Kahn zusammen! Ich komme! Lass mich los! Geh ran! Evi, Gabi, holt eure Mittel! Das hast du toll gemacht, Tarzan. Vier Mann hast du ins Wasser geworfen. Du hast... Pass auf! Du musst du wirklich von denen die Party versauen lassen? Die ist ja schon versaut, du Rauschgefändler, aber gründlich! Polizei, stehen bleiben! Niemand rührt sich vom Fleck! Polizei, verdammt! Du verfluchter Kerl! Tarzan? Du hast uns rufen lassen? Ja, Herr Glockner, bitte kommen Sie. Ich werde Ihnen zeigen, wo Detlef Egge Heroin oder erpresste 50.000 Mark versteckt hat. Was? Die waren mit Rauschgift gehandelt. Was nun folgte, war ein Albtraum für Detlef Egge und Toni Wiedemann. Die Polizei fand das Rauschgift und das Geld. Detlef Egge und Toni Wiedemann wurden festgenommen. Und nachdem die vier Freunde von der TKKG-Bande ihre Aussage gemacht hatten, wurden auch Dieter Lemke von der Super Sound Disco und einige Tage darauf Boxernase Zaulich verhaftet. Bleibt zu erwähnen, dass Tarzans Mutter den Dokumentenkoffer überglücklich und voller Stolz auf ihren Sohn in Empfang nehmen konnte.